1 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Den Armeeeinheiten, die sich mit dem rumänischen Volk verbündet haben, ist es bei den Kämpfen in der Innenstadt von Bukarest am Abend offenbar gelungen, die Oberhand zu gewinnen. Nach einer Meldung der DDR-Nachrichtenagentur ADN, die sich auf Angaben des rumänischen Rundfunks stützt, hat die Armee das Gebäude des Zentralkomitees der KP wieder ganz in ihre Gewalt gebracht. Dort tage die neue provisorische Führung das Komitee für die Rettung des Vaterlandes. In den Kellerräumen des Komplexes hatten sich regimetreue Bewaffnete verschanzt. Noch kritisch sein soll die Situation um die Gebäude des rumänischen Fernsehens. Im Fernsehen waren Bilder von erbitterten Kämpfen zu sehen. Unklarheit herrscht weiterhin über das Schicksal des gestürzten Diktators Ceausescu und seiner Frau Elena. Mehrmals war ihre Festnahme gemeldet, dann aber wieder dementiert worden. In einer Fernsehsendung aus Bukarest, in der am Abend der gefangengenommene Sohn Ceausescus, Nico, gezeigt wurde, hieß es, niemand wisse, wo der Ex-Diktator und seine Frau zurzeit seien. Im Fernsehen stellte sich auch das Komitee zur Rettung des Vaterlands als Übergangsführung vor. Es kündigte unter anderem freie Wahlen im April, die Abschaffung der führenden Rolle der Kommunistischen Partei und die Einstellung des sogenannten Dorferneuerungsprogramms an. Dem Komitee gehören alle führenden Oppositionellen an, darunter der ehemalige Außenminister Manescu, der frühere ZK-Sekretär Iliescu und Pfarrer Tökesch, dessen versuchte Festnahme vor einer Woche die Unruhen ausgelöst hatte. In der westrumänischen Stadt Timișoara wurden inzwischen erste Massengräber entdeckt. Das Fernsehen zeigte Bilder von verstümmelten Körpern, die teilweise mit Stacheldraht gefesselt waren. Die amerikanische Regierung hat Berichte über die angebliche Gefangennahme des flüchtigen panamaischen Machthabers Noriega dementiert. Das Weiße Haus in Washington erklärte am Abend, diese Meldungen entsprechen nicht den Tatsachen. Zuvor hatten mehrere Fernsehsender berichtet, General Noriega sei in amerikanische Gefangenschaft geraten. Eine kostarikanische Station gab die Beobachtung ihrer Reporter wieder, Noriega sei an einem Grenzübergang von seinen eigenen Anhängern, den US-Soldaten, übergeben worden. In Panama kam es am Abend wieder zu heftigen Straßenkämpfen, nachdem Noriega treue Truppen einen Gegenangriff gestartet hatten. Gegen das US-Hauptquartier setzten sie auch Artillerie ein. Nur noch eine kleinere, aber gut ausgebildete und ausgerüstete Sondertruppe widerstand. Andere Ceausescu-ergebene Einheiten ergaben sich der regulären Armee, die auf Seiten des Volkes steht. Der gestürzte Staats- und Parteichef und seine Familie solle nun doch gefasst worden sein. Das rumänische Fernsehen meldete am Abend die Verhaftung der Ceausescus, ohne Einzelheiten zu nennen. Es führte lediglich Sohn Nico als Gefangenen vor. Später stellte sich im Fernsehen ein Komitee des Nationalen Heils vor, das als Übergangsregierung fungiert und dem Oppositionelle wie der frühere Außenminister Manescu angehören. Die Gruppe will in Rumänien einen demokratischen Pluralismus durchsetzen und kündigte für April freie Wahlen an. Bei den Gefechten zwischen der rumänischen Armee und Einheiten der Geheimpolizei sowie anderer Ceausescu-treuer Truppen wurde am Abend auch das Gebäude des Zentralkomitees in Bukarest angezündet. Immer wieder wurde auf dem Platz davor geschossen. Diese Außen- und Studioaufnahmen stammen vom rumänischen Fernsehen, das zur Zentrale der Opposition geworden ist. Prominente informieren die Bevölkerung über die Lage im Land und rufen zur Besonnenheit auf. Am Nachmittag hatte das Fernsehen auch die Massendemonstration auf dem Platz der Republik übertragen. Neben Freiheit, Freiheit war auch der Ruf nach Bestrafung des Diktators zu hören. Nachdem sich die Soldaten auf die Seite der Demonstranten gestellt hatten, kam es zu Verbrüderungsszenen. Flaggen in den Nationalfarben wurden geschwenkt, aus denen das Staatswappen herausgeschnitten war. Etwa 1 Million Menschen soll sich an den Feiern in den Straßen der Hauptstadt beteiligt haben. In Sprechchören wurde immer wieder an die Opfer des Regimes erinnert, besonders an die in Temeschwar Ermordeten. Daneben waren Freudengesänge zu hören wie Ole, Ole, Ole, Ceausescu gibt's nicht mehr. Mit welcher Grausamkeit Ceausescus Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vorgegangen sind, zeigen Berichte aus Temeschwar, wo der Aufruhr gegen den Diktator vor einigen Tagen losbrach. In der westrumänischen Stadt sind jetzt mehrere Massengräber entdeckt worden, in denen hunderte Tote liegen, Frauen, Männer und Kinder. Ihre Körper sind mit Stacheldraht gefesselt, viele von ihnen sind verstümmelt. Inzwischen laufen weltweit Hilfsaktionen für Rumänien an. Das Brandenburger Tor in Berlin, jahrzehntelang Symbol der deutschen Teilung, ist seit dem Nachmittag wieder geöffnet. Unter dem Jubel von Zehntausenden wurden 2 Übergänge für Fußgänger freigegeben. Das weltweit berühmteste Symbol für die Wechselfälle deutscher Geschichte, das Symbol für die Teilung Europas. Seit heute Nachmittag gibt es hier eine offene Grenze. Riesenjubel für Helmut Kohl, Hans Modrow und die beiden Regierungschefs des geteilten Berlin. In ihren Ansprachen mahnten alle Redner zu Ruhe und Besonnenheit, aber sie sprachen auch von einer großen neuen Hoffnung für die Zukunft. Es ist ein Zeichen der sich erneuernden DDR und unserer Entschlossenheit, am friedlichen europäischen Haus weiter mitzubauen. Gerade hier vor dem Brandenburger Tor möchte ich unseren Freunden, unseren Partnern und Nachbarn in Ost und West zurufen: Von diesem Platz aus geht die Botschaft aus der DDR und aus der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit, wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten. Schon während der offiziellen Eröffnung hatten zigtausende Ostberliner kurzerhand den Platz gestürmt. Westberliner halfen ihnen über die Mauer. Später wälzten sich dann die Massen in beiden Richtungen durch das frühere Sperrgebiet. Keiner, der vom Westen kam, kümmerte sich noch darum, dass der Visa- und Umtauschzwang offiziell erst übermorgen aufgehoben wird. Am dritten Tag der US-Invasion in Panama haben Noriega-treue Truppen einen Gegenangriff gestartet. Nahezu gleichzeitig beschossen sie das amerikanische Hauptquartier am Kanal, ein US-Militärlager, das Gebäude der Kanalverwaltung und das Parlament in der Hauptstadt. Der von den Amerikanern eingesetzte Vizepräsident Arias Calderón entging nur knapp einem Attentat. Verwirrung herrschte am Abend über den Aufenthaltsort des geflüchteten Machthabers Noriega. Meldungen, wonach er an der Grenze zu Costa Rica von seinen eigenen Leuten an die amerikanischen Truppen ausgeliefert worden ist, haben sich bis zur Stunde nicht bestätigt. 2500 Militärpolizisten aus den USA eingeflogen, ist es bisher nicht gelungen, die Plünderungen zu beenden. Bewaffnete Banden machen sich in Panama-Stadt breit. Von der Organisation amerikanischer Staaten ist die Invasion am Abend verurteilt worden. Keines der 32 OAS-Mitglieder stellte sich hinter die USA. Greta Ebbing ist das eine Thema. Die Amerikaner interessiert aber in diesen Tagen sicher mehr die Rekordkältewelle, unter der ja vor allem Obdachlose so sehr leiden. Ja, heute war der, so sagen jedenfalls die Meteorologen, der kälteste Tag des Jahrhunderts in den USA. Gleich 128 regionale Kälterekorde wurden heute gebrochen. Temperaturen von minus 40, minus 30 Grad, vor allen Dingen in den nördlichen Bundesstaaten, sind keine Seltenheit. Und sogar in Bundesstaaten wie in Florida ist Schnee angesagt. Dort sind die Zitrusbauern gerade dabei, ganz schnell noch die Zitrusfrüchte abzuernten, bevor sie vom Frost beschädigt werden. Und es wird davon ausgegangen, dass etwa zwei Drittel der Ernte wohl diesem Unwetter zum Opfer fallen wird. Das ist vielleicht noch das kleinere Übel, wenn man die zweite Nachricht zur Kenntnis nimmt, dass nämlich schon mehr als 40 Menschen offensichtlich dieser Kältewelle zum Opfer gefallen sind. Das sind vor allen Dingen Menschen in den südlichen Bundesstaaten. Zum Beispiel hat es heute in New Orleans geschneit, eine große Seltenheit. Und Städte wie New Orleans oder kleinere Städte in Georgia oder in Mississippi sind auf solche tiefen Temperaturen gar nicht eingerichtet. Menschen wohnen da in sehr einfachen Verhältnissen. Häuser, die oft gar nicht beheizt sind, weil es im Winter ja auch gar nicht so kalt wird. Die Menschen dort können dann nur unter den schwierigsten Bedingungen sich gegen diese Kälte wappnen. Und so kommt es dann vor, wie gestern zum Beispiel, dass zwei ältere Damen in einem solchen Haus zu Tode erfroren gefunden werden. Und das dritte große Problem schließlich sind die Obdachlosen in den USA, die mittlerweile auf 1 Million geschätzt werden, die durch die Straßen der Großstädte streifen und die sich natürlich jetzt noch stärker darum bemühen müssen, irgendwo einen warmen Unterschlupf zu finden. Das ist sehr, sehr schwer geworden, obwohl die Städte bereit sind, U-Bahnen beispielsweise oder öffentliche Gebäude ihnen zu öffnen. Aber nicht jeder mag das in Anspruch nehmen. Aus verschiedenen Gründen, und viele dieser Obdachlosen, sollte man auch sagen, sind Leute, die eigentlich in eine psychiatrische Einrichtung gehören und die vielleicht auch nicht ganz in der Lage sind, die persönliche Gefahr, in der sie sich befinden, zu erkennen. Es ist damit zu rechnen, dass viele dieser Menschen in den kommenden Tagen, weil es soll noch kälter werden, in den kommenden Tagen vielleicht an dieser Kälte sterben werden. Mhm. Drei Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die Stromversorgung des rumänischen Fernsehsenders in Bukarest ist in der Nacht unterbrochen worden. Das ungarische Fernsehen meldete, aus dem umkämpften Gebäude seien Schüsse zu hören gewesen. Der Sender hatte bis zu seiner Abschaltung über den Volksaufstand berichtet. Armeeeinheiten auf Seiten des Volkes und regimetreue Truppen kämpften stundenlang um den Sender, der wiederholt zur Unterstützung der Anti-Ceausescu-Kräfte aufgerufen hatte. Im ungarischen Fernsehen erklärte ein Sprecher des Budapester Verteidigungsministeriums, die rumänische Hauptstadt Bukarest sei in den letzten Stunden von 30 bis 40 starken Explosionen erschüttert worden. Er meinte, die Ceausescu-Anhänger zerstörten offensichtlich Anlagen der Gasversorgung sowie Kommunikationszentralen, um Rumäniens Verbindungen mit der Außenwelt abzuschneiden. So seien die telefonischen Kontakte mit Bukarest unterbrochen. Auch die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug meldet inzwischen, dass Ceausescu-Anhänger in das Fernsehgebäude eingedrungen seien. Das ungarische Fernsehen hatte zuvor auch wieder die Gefangennahme des gestürzten Diktators gemeldet. Danach soll er sich in der Hand der Armee befinden und nach Bukarest gebracht werden. Im rumänischen Fernsehen hatte sich gestern Abend ein Komitee der nationalen Rettung als Übergangsführung des Landes vorgestellt. Als Sprecher des Komitees kündigte der frühere ZK-Sekretär Iliescu freie Wahlen für April und die Entwicklung eines demokratischen Pluralismus an. Der Führungsanspruch der kommunistischen Partei soll abgeschafft und das Dorfzerstörungsprogramm eingestellt werden. Das Land soll künftig nur noch Rumänien und nicht mehr Sozialistische Republik heißen. Nach den Worten Iliescus hatte das Komitee die Unterstützung der Armee. Iliescu erklärte alle Machtstrukturen des Ceausescu-Clans für aufgelöst. Der Rat des Komitees übernehme alle Macht im Staate. Ihm seien auch alle Ministerien und zentralen Organe unterstellt, die in ihrer gegenwärtigen Struktur ihre normale Arbeit fortsetzen sollten. Dem Komitee der nationalen Rettung gehören alle führenden Oppositionellen des Landes an, darunter der ehemalige Außenminister Manescu und Pfarrer Tückesch, dessen Festnahme in Temeschwar vor einer Woche die Unruhen ausgelöst hatte. In der westrumänischen Stadt Temeschwar sind zwei Massengräber mit mehr als 600 Leichen gefunden worden. Das rumänische Fernsehen zeigte gestern Abend die zum Teil verstümmelten Leichname von Frauen, Männern und Kindern, von denen einige noch mit Stacheldraht gefesselt waren. Bei den 5-tägigen Unruhen in Temeschwar soll es mindestens 4.600 Tote gegeben haben. Einwohner berichteten, tausende Leichen seien von den Behörden verbrannt worden, um die Gräueltaten vor den Augen der Welt zu verbergen. Das Verteidigungsministerium in Washington hat gestern die Entsendung weiterer 2.000 Soldaten nach Panama befohlen. Bisher sind dort 24.000 Mann eingesetzt. Ein Pentagon-Sprecher erklärte, die US-Truppen in Panama-Stadt seien in schwierige Straßen- und Häuserkämpfe verwickelt. Der Operationschef der Militäraktion, General Kelly, hatte zuvor eingeräumt, dass der Widerstand der Anhänger von Militärmachthaber Noriega größer als erwartet sei und es noch 5 bis 10 Tage dauern könne, bis in Panama-Stadt Ruhe und Ordnung herrsche. Die US-Regierung dementierte gestern Abend Berichte, dass Noriega gefasst worden sei. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind bis gestern Abend bei der Intervention in Panama 21 amerikanische Soldaten getötet und 221 verletzt worden. Bei den panamaischen Streitkräften habe es 127 Tote und 66 Verwundete gegeben. In Rumänien hat sich die Lage in der Nacht offenbar dramatisch zugespitzt. Das geht aus Berichten vor allem des Fernsehens und der Nachrichtenagenturen in Ungarn und Jugoslawien hervor. Danach sind in der Hauptstadt Bukarest heftige Straßenkämpfe zwischen der regulären Armee, die sich dem Volksaufstand angeschlossen hat, und paramilitärischen Einheiten der Geheimpolizei Securitate im Gang. Ein Angriff auf das von der Opposition besetzte Gebäude des zentralen Fernsehsenders sei inzwischen zurückgeschlagen worden. Die Stromversorgung des Senders sei zumindest zeitweise unterbrochen gewesen. Gekämpft werde auch um den Flughafen. Kämpfe werden auch aus mehreren anderen Städten des Landes gemeldet, so aus Temeschwar, Arad, Kronstadt und Hermannstadt. In Temeschwar seien kurz nach Mitternacht Ceausescu-treue Truppen, vor allem Fallschirmjäger der Securitate, mit Hubschraubern gelandet. Sie hätten dort ein neues Blutbad unter der Bevölkerung angerichtet. Im ungarischen Fernsehen erklärte ein Sprecher des Budapester Verteidigungsministeriums, die rumänische Hauptstadt Bukarest sei in den letzten Stunden von 30 bis 40 starken Explosionen erschüttert worden. Der berüchtigte Geheimdienst Securitate sei offensichtlich darauf vorbereitet gewesen, Kraftwerksanlagen und Fernmeldeeinrichtungen zu zerstören, um die Energieversorgung zu unterbrechen und Rumänien von der Außenwelt abzuschneiden. Das ungarische Fernsehen meldete in der Nacht auch wieder die Gefangennahme Ceausescus. Frühere Berichte über die Festnahme des Ex-Diktators und seiner Frau Elena waren immer wieder dementiert worden. In einer rumänischen Fernsehsendung wurde gestern Abend der festgenommene Sohn Ceausescus, Nicu, gezeigt. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Bei den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten rumänischen Staats- und Parteichefs Ceausescu hat es in der Hauptstadt Bukarest Hunderte von Toten gegeben. Radio Bukarest meldete heute früh, überall in den Straßen lägen Leichen. Für Hunderte von Verletzten gebe es keine ausreichende ärztliche Hilfe. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS haben die Schießereien in der Bukarester Innenstadt nachgelassen. Die heftigsten Kämpfe gab es in der Nacht um das von der bisherigen Opposition besetzte Gebäude des zentralen Fernsehsenders. Auch der internationale Flughafen war umkämpft. In Temeschwar sollen Fallschirmjäger der Geheimpolizei Securitate ein neues Blutbad angerichtet haben. Sie seien dort kurz nach Mitternacht mit Hubschraubern gelandet und wüteten in den Straßen mit ungezügelter Brutalität. Temeschwar sei von der Außenwelt abgeschnitten. Auch aus Arad, Kronstadt und Hermannstadt werden Kämpfe gemeldet. Nach Angaben des rumänischen Rundfunks soll der Chef der Securitate, General Vlad, inzwischen die Angehörigen des Geheimdienstes aufgerufen haben, sich der Armee und dem Volk anzuschließen. Die Geheimdienste seien sich unsicher, welche gesellschaftlichen Kräfte in der DDR die politische Entwicklung künftig bestimmen würden. 12 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest gehen die Kämpfe zwischen regulären Armeeeinheiten und Ceausescu-treuen Geheimpolizisten weiter. Auch in anderen Landesteilen Rumäniens kommt es noch immer zu Gefechten. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat zugesagt, dass die UdSSR geeignete Hilfen für Rumänien prüfen will. In Panama haben die amerikanischen Invasionstruppen heute Luftangriffe auf Außenbezirke der Stadt geflogen. Die Meldungen im Einzelnen. Der von rumänischen Armeesoldaten besetzte staatliche Fernsehsender in Bukarest hat nach Angaben der türkischen Botschaft heute früh einen Hilferuf ausgestrahlt. Der türkische Botschafter in Bukarest, Ulicevic, teilte der Nachrichtenagentur Reuters in Istanbul mit, aus dem Hilferuf gehe hervor, dass die Fernsehanstalt von Ceausescu-treuen Geheimpolizisten gestürmt werden könnte. Die vom Sender ausgestrahlten Bilder zeigten Angehörige der Geheimpolizei Securitate, die von Dächern herab auf die Menschen in den Straßen schössen. Ein Armeesprecher habe die Bevölkerung aufgefordert, weiterzukämpfen. Auf den Straßen herrsche Chaos. Viele Angehörige der Securitate seien in Zivil unterwegs und schössen mit automatischen Waffen auf Passanten. Auch in unmittelbarer Nähe der türkischen Botschaft werde gekämpft, sagte der Botschafter, bevor der Telefonkontakt abbrach. Unterdessen meldete auch die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS, dass die Kämpfe im Zentrum Bukarest sich in ihrem Büro näherten. Die sowjetische Botschaft in Bukarest hat der neuen rumänischen Führung einen sofortigen militärischen Beistand angeboten. Das gab ein Mitglied des Provisorischen Komitees für die nationale Rettung im rumänischen Fernsehen bekannt. Dessen Sendungen werden in Belgrad direkt übertragen. Das Komitee forderte alle Soldaten auf, sich der neuen Macht in Rumänien anzuschließen. Inzwischen meldet die amtliche DDR-Nachrichtenagentur ADN, dass jetzt in der Umgebung des staatlichen Fernsehsenders in Bukarest nicht mehr geschossen werde. Auch die Telegrafenämter in Bukarest würden jetzt von regulären Armeeeinheiten, die auf der Seite des Volkes stehen, verteidigt. Kämpfe werden auch aus anderen Landesteilen gemeldet, darunter aus Hermannstadt und Kronstadt sowie aus Temeschwar. Die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug berichtete, Securitate-Einheiten hätten in Kronstadt ein Krankenhaus besetzt. Die paramilitärischen Verbände drängen in Häuser und Wohnungen ein und geben immer wieder wahllos Schüsse ab. Das Provisorische Komitee der Nationalen Rettung hat alle politischen Gefangenen auf freien Fuß gesetzt. Das meldete der rumänische Rundfunk. In der vergangenen Nacht ist der Chef der Geheimpolizei Vlad von der Armee verhaftet worden. Vlad rief seine Einheiten auf die Seite des Volkes überzugehen. Außer Vlad wurden auch Innenminister Postelniko und der stellvertretende Ministerpräsident Dinka von der Armee festgenommen. Nach vorliegenden übereinstimmenden Berichten befindet sich der gestürzte Staats- und Parteichef Ceausescu ebenfalls in der Hand der Armee. Vor dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau hat Staats- und Parteichef Gorbatschow zugesagt, dass die Sowjetunion geeignete Hilfen für Rumänien nach dem Sturz Ceausescus prüfen will. Zugleich versicherte Gorbatschow den Bürgern Rumäniens das Fortbestehen der Freundschaft und gut nachbarlicher Beziehungen. Die chinesische Führung und die staatlichen Medien haben heute ihr Schweigen über die Ereignisse in Rumänien gebrochen. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte in Peking, man verfolge mit Aufmerksamkeit die Entwicklung in dem Balkanland. Man wolle sich allerdings nicht in die anderen inneren Angelegenheiten Rumäniens einmischen. Die amerikanischen Invasionstruppen in Panama haben heute früh Luftangriffe auf Außenbezirke von Panama stattgeflogen. Hauptziel war der Bezirk San Miguelito, wo der militärische Widerstand am stärksten ist. Dort sollen sich nach Agenturberichten die panamaischen Truppen aufhalten, die loyal zu General Noriega stehen. Noriega ist nach wie vor flüchtig. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird am Nachmittag seine Beratungen zur Lage in Panama fortsetzen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Bundestagspräsidentin Süssmuth schließt nicht aus, dass sich bis zum Jahr 2000 die Frage nach einer Hauptstadt Berlin für die Bundesrepublik Deutschland stellt. Diese Frage könne noch vor Ablauf des Jahrhunderts die Rolle spielen, die jetzt die Frage von Konföderation und Einheit der beiden deutschen Staaten spiele, sagte Frau Süssmuth gegenüber der in Münster erscheinenden Westfälischen Nachrichten. Ferner rechne sie damit, dass es nach den ersten freien Wahlen in der DDR am 6. Mai 1990 zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Bundestag und der DDR-Volkskammer kommen werde, hob die Bundestagspräsidentin hervor. Der Generalsuperintendent der Berlin-Brandenburgischen Evangelischen Kirche Krusche befürchtet, dass das jetzt in der DDR entstandene Machtvakuum zur Anarchie führen könne. Krusche schrieb in der Ostberliner CDU-Zeitung Neue Zeit, schon melde sich der sogenannte Volkszorn zu Wort und wolle Köpfe rollen sehen. Dabei habe gerade die Gewaltfreiheit die Wende im Land herbeigeführt, betonte der Generalsuperintendent. Bundesfinanzminister Weichel ist Befürchtungen in der DDR entgegengetreten, dass mit den neuen Reisefreiheiten ein Ausverkauf der DDR durch die Bundesbürger einsetze. Dem deutschen Depeschendienst in Bonn sagte Weigel heute, niemand im Westen habe ein Interesse daran, das knappe Waren- und Dienstleistungsangebot noch knapper zu machen. Man wolle im Gegenteil dazu beitragen, dass die DDR-Wirtschaft so schnell wie möglich wieder Tritt fasse und für die Menschen günstigere Verhältnisse und gute Zukunftsperspektiven entstünden, sagte Weigel. Nach 44 Jahren verbindet seit heute wieder eine Brücke über die Werra die DDR-Gemeinde Lauchröden mit dem hessischen Herleshausen. Die Bürger beider Gemeinden feierten die Eröffnung dieses Fußgängerübergangs mit einem Volksfest. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Brücke war innerhalb einer Woche von einer hessischen Firma behelfsmäßig als Fußgängerübergang eingerichtet worden. Wien über die aktuelle Lage berichtet Johannes Krotzki. Die hoffnungsvollen Perestroika-Rufe der rumänischen Bevölkerung gehen noch nicht in Erfüllung. Die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe sind seit dem frühen Morgen wieder aufgeflammt. Nach Darstellung des rumänischen Rundfunks liefern sich die Armee und die Ceausescu-treuen Geheimdiensttruppen Stockwerk um Stockwerk im Präsidentenpalast von Bukarest anhaltende Gefechte. In der rumänischen Hauptstadt wird inzwischen schwere Artillerie eingesetzt. Auch in anderen Landesteilen wird weiter gekämpft. Radio Bukarest spricht von äußerster Brutalität, mit der die Geheimdienstverbände auch gegen die Bevölkerung vorgehen. Erschreckende Einzelheiten werden in diesem Zusammenhang aus Temeschwar bekannt, wo der Aufstand seinen Anfang genommen hatte. In den Massengräbern sind bislang mehr als 4.600 Tote gezählt worden, darunter auch zahlreiche Kinder. Der Umfang der Hinrichtungen soll jedoch wesentlich größer sein. Nach bislang unbestätigten Berichten sollen insgesamt sogar 12.000 Menschen umgebracht worden sein. Als Armeeangehörige verkleidet, soll der Geheimdienst die besonders schlimmen Massaker begangen haben. Unter anderem wird berichtet, dass die Spezialtruppen 4- bis 12-jährige Kinder vor der Kathedrale in Temeschwar niedergemäht haben. Derweil gab die provisorische Regierung bekannt, dass der Geheimdienstchef, der Innenminister sowie ein stellvertretender Ministerpräsident von der Armee verhaftet worden sind. Es fehlt allerdings jeder Hinweis auf das Schicksal von Nicolae Ceausescu und seiner Frau Elena. Deren Sohn Nico hingegen war im rumänischen Fernsehen als Gefangener vorgeführt worden. Darüber hinaus hat die provisorische Regierung die Freilassung aller politischer Gefangener bekannt gegeben. Für Spekulationen sorgte ein Hinweis, den ein Sprecher des Komitees für das Wohl des Vaterlandes im Fernsehen gab. Seiner Aussage zufolge sei die Sowjetunion unter Umständen zu Hilfeleistungen auch militärischer Art zugunsten der neuen Regierung in Rumänien bereit. Vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow liegt zunächst eine öffentliche Erklärung vor, in der er die Freundschaft und gutnachbarlichen Beziehungen mit Rumänien betont und wörtlich den aufrichtigen Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit bekräftigt. Eine mögliche Hilfe will die Sowjetunion in den nächsten Tagen prüfen. Die Diskussion geht darum, ob möglicherweise die Geheimdiensttruppen mit ausländischer Unterstützung kämpfen. Für diesen Fall hat dem Vernehmen nach der Botschafter der Sowjetunion in Rumänien ein Prüfen auch militärischer Hilfeleistungen für die Regierung zugesagt. Derweil sind die ersten Hilfslieferungen des Schweizer Roten Kreuzes in Rumänien eingetroffen. Normale Flugverbindungen nach Rumänien sind vorläufig jedoch annulliert. Wegen der immer noch unklaren Lage und der vielen Kämpfe, vor allem in der Hauptstadt Bukarest, rät das Außenministerium in Wien dringend Journalisten und andere Reisende davon ab, die rumänische Hauptstadt auf eigene Faust zu besuchen. Die rumänische Armee, die Sowjets aufgefordert habe, mit ihren Truppen einzugreifen. Angeblich habe Moskau dies auch zugesagt, und zwar für den Fall, dass, wie es heißt, ausländische Terroristen die Ceausescu-Einheiten unterstützen würden. Mittlerweile hat das sowjetische Außenministerium diese Meldungen dementiert. Aus Moskau, Elfi Siegel. Die Sowjetunion hat ihre Bereitschaft signalisiert, Rumänien nach dem Sturz des Diktators Ceausescu zu helfen. Vor den rund 2000 Abgeordneten des Volkskongresses erklärte Kreml-Chef Gorbatschow heute Morgen, man prüfe gegenwärtig, auf welche Weise man Hilfe leisten könne. Um welche Hilfe konkret es sich handeln könnte, sagte Gorbatschow allerdings nicht. Aber es ist anzunehmen, dass die Sowjetunion aktuell vorrangig den Rumänen medizinische Hilfe zukommen lassen will. Berichte aus Belgrad, die sowjetische Botschaft in Bukarest habe den neuen Machthabern in Rumänien auch militärische Unterstützung versprochen, ließen sich jedenfalls in Moskau nicht erhärten. Gorbatschow meinte vor dem Volkskongress ferner, es sei nicht bekannt, wo sich Ceausescu derzeit aufhalte. Die Lage in Rumänien ändere sich immer zu. Es sei schwer, ein klares Bild zu erhalten. Die Korrespondenten der Nachrichtenagentur TASS meldeten heute Morgen, dass die Kämpfe in Bukarest anhalten. Unter Beschuss steht auch das Gebäude, in dem TASS untergebracht ist. Der Moskauer Rundfunk berichtet, gestützt auf TASS, in den Nachrichten ausführlich über die Lage in Rumänien. Der Volkskongress hatte gestern Abend schon eine Botschaft an das rumänische Volk gebilligt und darin der gerechten Sache, wie es heißt, des Volkes die Unterstützung zugesichert. Den Bürgern des Landes die traditionelle Freundschaft und gute Nachbarschaft versprochen und ihnen eine enge Zusammenarbeit im Interesse des Sozialismus und des Friedens angeboten. Berichte von gestern Abend, Ceausescu sei verhaftet, nahmen die Abgeordneten mit starkem Applaus auf. Gorbatschow will mit Verbündeten über Rumänien beraten und USA verstärken Truppen in Panama. Das Wetter in Rumänien. Ceausescu ist gestürzt, so viel ist klar, aber wo ist er? Ob in Haft oder auf der Flucht, Unklarheit. Inzwischen toben die Kämpfe im ganzen Land weiter. Armee und Volk auf der einen, die Geheimpolizei, Securitate auf der anderen Seite. Auch heute wieder Hunderte von Toten. Die unüberschaubare Situation ist Nährboden für Gerüchte. Radio Bukarest meldet zum Beispiel, ausländische Söldner kämpften auf Seiten der Ceausescu-Treuen. Rumänien heute, Johannes Grotzki. Noch ist nicht entschieden, ob der endgültige Sieg schon in diesen Stunden erreicht ist. Es ist unklar, wie weit im Moment das Kräfteverhältnis im Land verteilt ist. Unglaubliche Grausamkeiten werden insbesondere von den Sicherheitsgruppen der Securitate aus Temeschwar gemeldet. Mehr als 12.000 Tote, so heißt es, seien dort zu beklagen. Unter anderem berichtet ein TASS-Korrespondent, 45 Kinder seien auf brutalste Weise von den Männern der Ceausescu-Garde dahingeschlachtet worden. Auch in Brașov, in Cluj und in anderen Städten toben noch die Kämpfe weiter. Aus Bukarest dagegen vermelden einzelne Beobachter, sei die Lage wesentlich ruhiger als zum Beginn dieses Tages. In der Zwischenzeit ist der Ex-Innenminister mit einem Aufruf an die Bevölkerung zitiert worden. Er hat sich insbesondere an die Securitate-Leute gewandt und sie aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Dies sei, so heißt der Aufruf, eine letzte Chance für sie, ihr Leben zu retten. Besonders schwierig ist die Situation im Moment bei der medizinischen Versorgung der Opfer. Medikamente und Blutkonserven reichen nicht aus. Hilfslieferungen, die mit Flugzeugen nach Rumänien gebracht wurden, konnten dem Vernehmen nach bislang noch nicht am Flughafen ausgeladen werden. Es gibt auch noch keine zuverlässige Infrastruktur, die darüber berichten könnte, wie weit die neue Regierung inzwischen im Land ihr Reformprogramm beginnen konnte. Es gibt grundsätzliche politische Forderungen, mit denen sich die neue Regierung an die Öffentlichkeit gewandt hat. Und vereinzelt sind auch schon Botschaften der Rumänischen Republik in verschiedenen Ländern bereit, dieser neuen Regierung zu dienen. Unklar bleibt weiterhin das Schicksal von Parteichef Ceausescu und seiner Frau Elena. Bislang ist lediglich deren Sohn Nico im Fernsehen vorgeführt worden. Rumänien braucht Hilfe. Bundespräsident von Weizsäcker appelliert an die Bundesbürger, sich zu engagieren. Die Hilfsorganisationen bitten um Spenden. Hilfe erwartet das rumänische Volk auch von der Sowjetunion. Im rumänischen Fernsehen soll ein General die Moskauer Regierung gebeten haben, in die Kämpfe einzugreifen, Armee und Volk zu unterstützen. Den ganzen Tag über Verwirrung. Es gab nämlich Meldungen, nach denen Moskau schon militärische Hilfe zugesagt habe. Aus Moskau Hermann Krause. Die sowjetische Regierung wird sich an die Staaten des Warschauer Paktes wenden, um die Zusammenarbeit zur Unterstützung des rumänischen Volkes zu koordinieren. Dies sagte Generalsekretär Michail Gorbatschow heute in einer Sitzungspause des Volkskongresses. Mit zahlreichen Hilfsorganisationen und den Gesundheitsministerien werde man zusammenarbeiten, um die Verwundeten zu versorgen. Das sowjetische Rote Kreuz habe Kontakt aufgenommen mit den Rotkreuzorganisationen von Bulgarien, Ungarn, Jugoslawien und Frankreich. Ebenfalls werden andere Maßnahmen ergriffen, sagte Gorbatschow, ohne dies allerdings näher zu spezifizieren. Von einem militärischen Eingreifen war also keine Rede. Gleichzeitig wies Gorbatschow darauf hin, dass der Höhepunkt der Auseinandersetzungen überschritten sei. Eine Meldung, die aber im Widerspruch zu anderen Berichten steht. So berichtet TASS, dass auch Wohnhäuser der sowjetischen Handelsvertretung in Bukarest unter Beschuss geraten seien. In dieser TASS-Erklärung heißt es dann weiter. Die Sowjetunion kann nicht gleichgültig gegenüber dem Schicksal der sowjetischen Bürger in Rumänien bleiben. Wie dies zu interpretieren ist, ist zurzeit noch unklar. Mittlerweile sind die Deputierten des Volkskongresses aus Moldawien in ihre Republik zurückgekehrt. In der unmittelbar an Rumänien grenzenden Region kam es in der Hauptstadt oft zu Trauerkundgebungen. Zahlreiche Freiwillige haben sich gemeldet, um sich an den Kämpfen gegen die Ceausescu-Anhänger zu beteiligen. Heute Morgen hatten Berichte über die angebliche Zusage der Sowjetunion, den regulären Streitkräften Rumäniens Militärhilfe zu leisten, bereits für Verwirrung gesorgt. Auf Nachfrage hin wies das Außenministerium hier in Moskau diese Gerüchte allerdings kategorisch und entschieden zurück. SWF 1 heute um 5 Nachrichten, Genf. Der gestürzte rumänische Diktator Ceausescu hat angeblich mehrere hundert Millionen Dollar auf Schweizer Banken deponiert. Die Zeitung Tribune de Genève berichtet von etwa 400 Millionen. Exilrumänen haben inzwischen einen Schweizer Abgeordneten gebeten, die Guthaben Ceausescus blockieren zu lassen. Moskau. Vor dem Volkskongress hat Staatspräsident Gorbatschow einen radikalen Wandel verlangt, um die sowjetische Gesellschaft gerechter, menschlicher und demokratischer zu gestalten. Er lehnte nationalistische Bestrebungen in den Teilrepubliken ab. Die Probleme könnten aber auch nicht mit einem Zurück zum Stalinismus gelöst werden. Warschau. Polen hat die Kreditbedingungen des Internationalen Währungsfonds für einen neuen Kredit über 725 Millionen Dollar akzeptiert. Dies bringt für die Polen erhebliche Belastungen, da weitere Subventionen wegfallen müssen. Bonn. Nach Informationen der Bild am Sonntag will der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt im nächsten Jahr noch einmal für den Bundestag kandidieren. Unter Berufung auf den nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Heinemann schreibt das Blatt, der 76-Jährige werde auf Platz 1 der SPD-Landesliste von Nordrhein-Westfalen antreten. Hamburg. Die DDR rechnet mit einem Touristenboom. Die Zahl von 5,5 Millionen Einreisen aus der Bundesrepublik in Berlin im vergangenen Jahr wird weit übertroffen werden. DDR-Tourismusminister Bentin sagte der Bild am Sonntag, die Zahl der Anfragen übersteige weit die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten. In der Zwischenzeit ist der Ex-Innenminister mit einem Aufruf an die Bevölkerung zitiert worden. Er hat sich insbesondere an die Securitate-Leute gewandt und sie aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Dies sei, so heißt der Aufruf, eine letzte Chance für sie, ihr Leben zu retten. Allerdings ist der Ex-Innenminister, der verhaftet ist, nicht im Fernsehen selbst aufgetreten. Ein Sprecher hat diesen Aufruf verlesen. Besonders schwierig ist die Situation im Moment bei der medizinischen Versorgung der Opfer. Medikamente und Blutkonserven reichen nicht aus. Hilfslieferungen, die mit Flugzeugen nach Rumänien gebracht wurden, konnten dem Vernehmen nach bislang noch nicht am Flughafen ausgeladen werden. Da gab es schon früher den dümmlichen Gorbatschow-Goebbels-Vergleich, Bitburg. Das dickköpfige Abstreiten deutscher Beteiligung beim Bau einer Giftgasfabrik in Libyen. In all diesen Affären bewies der sich auf die Gnade der späten Geburt berufende Kanzler, dass er nicht begreift und nicht begreifen wird, welche Wunden die Verbrechen Nazi-Deutschlands in der Psyche der Völker hinterlassen haben. So wäre der Bundesrepublik, Europa und der Welt zu wünschen, dass ein anderer als Kohl nach den Wahlen vom nächsten Dezember Kanzler wird. Da Kohls Machtposition in der eigenen Partei gefestigt ist, kann nicht damit gerechnet werden, dass die CDU inmitten des Flusses die Pferde wechselt. Die Alternative müsste demnach aus den Reihen der SPD kommen. Also Vogel oder Lafontaine? Nein, weder der eine noch der andere. Born wünscht sich Willy Brandt. Ein überraschender, aber doch wohl ernst gemeinter Vorschlag, denn so Born in dem Schweizer Blatt weiter. Die Frage ist nicht, ob Willy zu alt ist oder ob Willy will, sondern ob die SPD die Fähigkeit hat, ein gerade in Deutschland, wie auch bei uns, modisches Vorurteil zu überwinden. Das Vorurteil, wonach Menschen über 65 in der Politik nichts zu suchen haben. Und Churchill und Adenauer und, sorry Genossen, Reagan? Nun, dass Willy Brandt beeindruckt, gerade in diesen Tagen, das war auch auf dem SPD-Parteitag in Berlin erkennbar. Wie heute bekannt wurde, will er sogar 1990 noch einmal für den Bundestag kandidieren. Führungskraft hat aber unterdessen ein anderer demonstriert, Oskar Lafontaine. Walter Bajor bilanziert im Rheinischen Merkur Christ und Welt unter anderem dieses zum SPD-Programmparteitag. Der Verlierer von Berlin heißt Vogel. Es war von Anfang an nicht sein Parteitag. Das Hin- und Herschlingern in der deutschen Frage hat man ihm angelastet. Die Chance, den Parteitag mit seiner Eröffnungsrede für sich einzunehmen, verpasste er, weil die Kombination aus schneidender Stimme und aufgesetzt wirkendem Pathos dem gar nicht so schlechten Inhalt die ganze Wirkung nahm. Die Richtung für die SPD geben andere an. Willy Brandt und Oskar Lafontaine. Die Zuversicht für das Wahljahr 1990 ziehen die Sozialdemokraten allerdings nicht aus ihrem neuen Grundsatzprogramm. Das ist zwar, bis auf ein paar ideologische Traditionen zurückzuführende Schwachstellen, gar nicht so übel. Aber viel aufregender für die Genossenschaft ist die Frage, wie im nächsten Jahr die Karten in Deutschland neu gemischt werden. Der Genosse Wernstedt aus Hannover, der nach einem Wahlsieg in Niedersachsen Kultusminister werden möchte, glaubt, dass der Ausgang der Wahlen in der DDR im Mai tendenziell bereits den Ausgang der Bundestagswahl vorwegnehmen könnte. Da in der SPD kaum jemand daran zweifelt, dass die SDP in der DDR ganz nach vorne kommen wird, will man dieses frische und muntere Wasser auf die eigenen Wahlkampfmühlen leiten. So viel zur Deutschlandpolitik. Abschließend noch Zitate aus Würdigungen des verstorbenen sowjetischen Friedensnobelpreisträgers und Bürgerrechtlers Andrei Sacharow. Im Rheinischen Merkur Christ und Welt merkt Gerhard von Klinsky an: Sacharow war, so die wohl einprägsamste Formel, wirklich das Gewissen seines Volkes. Ein Gewissen, das immer am sehr konkreten menschlichen Einzelschicksal orientiert war. In der Zeit schrieb Lew Kopelew, ein Freund des Verstorbenen, dieses: Unmoralische und unwissenschaftliche Politik, ebenso wie unmoralische und unpolitische Wissenschaft, führen unausweichlich zu globalen Katastrophen. Tschernobyl ist ein mahnendes Sinnbild dafür. Sacharow hat die Einheit des wissenschaftlichen Gedankens, der politischen Tat und der moralischen Integrität nicht nur theoretisch bewiesen, sondern auch unmittelbar vorgelebt, personifiziert. Diese Dreieinheit ist ein Vermächtnis, ist heutzutage die unabdingbare Voraussetzung für das Überleben der Menschheit. Es hat den Anschein, als hätten die letzten Wochen, ja auch die vergangenen Tage, uns der Sicherung dieser Einheit ein Stück näher gebracht. Guten Abend. Dort liefern sich Anhänger und Gegner des gestürzten Diktators Ceausescu immer blutigere Kämpfe. Am Abend meldete der rumänische Rundfunk, dass sich Ceausescu im Gewahrsam der Armee befindet. Wenige Stunden vor Aufhebung des Zwangsumtausches und der Visumpflicht begann ein lebhafter Reiseverkehr in die DDR. Die Meldungen im Einzelnen. Die Außenminister der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes werden voraussichtlich morgen zu Beratungen über Rumänien zusammenkommen. Dies gab der ungarische Außenminister Horn heute im Budapester Fernsehen bekannt. Zuvor hatte der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow erklärt, die UdSSR habe Kontakte mit ihren Verbündeten aufgenommen, um zu erörtern, wie der rumänischen Bevölkerung und der Armee des Landes im Kampf gegen den Staatssicherheitsdienst des gestürzten Diktators Ceausescu geholfen werden könne. Der sowjetische Ministerpräsident Rischkow lehnte vor Journalisten in Moskau die Entsendung von Truppen zur Unterstützung des Volksaufstandes in Rumänien ab. Dies sei jedoch seine persönliche Meinung, sagte Rischkow. Die Kämpfe zwischen Einheiten der Armee und paramilitärischen Truppen der Geheimpolizei, Securitate, in der rumänischen Hauptstadt Bukarest hielten heute unvermindert an. Nach Agenturberichten sind vor allem die Innenstadt sowie das Gebiet um den Flughafen Schauplatz blutiger Gefechte. Wegen der Kämpfe räumte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS ihr Büro in der Innenstadt. Das rumänische Fernsehen und der Rundfunk meldeten am Abend erneut, Ceausescu und seine Frau seien von der Armee festgenommen worden. Wo sich der frühere Staats- und Parteichef befindet, sagte der Sprecher des Komitees zur nationalen Rettung, Iliescu, nicht. Der Aufstand in Rumänien gegen das Regime von Staats- und Parteichef Ceausescu hat eine Welle internationaler Hilfsbereitschaft ausgelöst. Das Deutsche Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen in der Bundesrepublik stellten Lieferungen mit medizinischem Gerät bereit. Auch die Sowjetunion, Ungarn, Polen sowie die DDR kündigten Hilfeleistungen an. Ein erstes Flugzeug mit Hilfsgütern des Internationalen Roten Kreuzes ist bereits in Bukarest gelandet. Wegen der Kämpfe in der Hauptstadt konnte die Maschine aber noch nicht entladen werden. Nach Angaben des Roten Kreuzes in Bonn halten Ceausescu-treue Einheiten offensichtlich Grenzstationen besetzt. Hilfsfrachten aus Ungarn und der Tschechoslowakei kämen deswegen nicht ins Land, sagte ein Sprecher. Am Nachmittag wurde der rumänische Luftraum gesperrt, wie der ungarische Rundfunk meldete. Drei Flugzeuge mit Medikamenten aus Frankreich konnten daher bislang nicht landen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Bundesaußenminister Genscher und sein tschechoslowakischer Kollege Dienstbier haben heute in der Nähe von Weitaus symbolisch den Grenzzaun zwischen der Bundesrepublik und der CSSR durchschnitten. Dienstbier, der erst seit 2 Wochen im Amt ist, nannte dies einen Beweis für die neue Offenheit der Prager Politik. Zur Lage in Rumänien, sagte er, der Kampf des Volkes sei der letzte Beleg dafür, dass alle Menschen nach einem Leben in Demokratie und Freiheit strebten. Bundesaußenminister Genscher sprach von einem großen Tag in der Geschichte beider Länder und bot der CSSR eine enge Kooperation in der Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltpolitik an. Die beiden Minister führten anschließend ihr erstes politisches Gespräch. 6 Übergänge von Bayern in die DDR haben im Laufe des Tages ihre Schranken vorzeitig für den visa- und umtauschfreien Besucherverkehr geöffnet. Wie das Grenzschutzkommando Süd in München mitteilte, handelt es sich um die Übergangsstellen Rottenbuch-Eisfeld, Burggrub Neuhaus, Welitsch-Heinersdorf, Nordhalben-Neundorf und Trappstadt-Eicher. Bereits in der vergangenen Nacht war der nordbayerische Übergang Neustadt-Sonneberg vorzeitig für den freien Grenzverkehr geöffnet worden. Auch die neuen Übergänge am Brandenburger Tor in Berlin und an verschiedenen Grenzabschnitten in Hessen und Niedersachsen konnten ohne Visum und Zwangsumtausch passiert werden. Ethische Gesellschaft gerechter, menschlicher und demokratischer zu gestalten. Wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS in Moskau meldete, hat Gorbatschow bekräftigt, dass die Probleme des Landes nur auf sozialistische Weise bewältigt werden können. Mit den stalinistischen Werten der Vergangenheit oder Versuchen, den Kapitalismus im Land einzuführen, werde man die kranke sowjetische Gesellschaft nicht heilen, betonte der Kreml-Chef. Zudem erteilte Gorbatschow nachdrücklich allen separatistischen Bestrebungen eine Absage und sprach sich für eine starke Zentralverwaltung aus. TASS berichtete, Gorbatschow habe zwar das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung unterstrichen, gleichzeitig jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Recht häufig dazu missbraucht werde, die Völker der Sowjetunion gegeneinander aufzuhetzen. Polizei, Securitate vergeblich versucht hatten, das Gebäude des Fernsehens in Bukarest zu stürmen, das den Reformkräften als Hauptquartier dient, ging das zum Volk übergelaufene Heer später zum Gegenangriff über und beschoss den von Ceausescu verlassenen Präsidentenpalast, in dem sich die paramilitärischen Geheimdienstverbände verschanzt hatten. Für den Kampf um den Präsidentenpalast brachten die Streitkräfte neue Verstärkungen nach Bukarest, darunter Panzer und schwere Artillerie. Kampfflugzeuge donnerten im Tiefflug über die Bukarester Innenstadt. Die Kämpfe haben allein in der Hauptstadt wieder mehrere hundert Tote und Verwundete gefordert, ohne dass genauere Zahlen bekannt sind. Unterdessen hat die neue provisorische Führung des Landes alle politischen Gefangenen freigelassen. Das meldete der Bukarester Rundfunk. Der Sender meldete außerdem die Festnahme des Innenministers des gestürzten Regimes und zweier seiner Stellvertreter. Der Innenminister wird für die blutige Niederschlagung der Demonstrationen in Temeschwar verantwortlich gemacht, die den Sturz des Ceausescu-Regimes einleiteten. Weiter sei General Dinka festgenommen worden. Dinka war Mitglied des Politbüros und galt ebenfalls als einer der engsten Vertrauten Ceausescus. Hören Sie den Beitrag von Johannes Krotzki. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Rumänien live auf dem Fernsehschirm. Die Öffentlichkeit kann teilnehmen an den Ereignissen auf der Straße, an den Kämpfen zwischen den beiden Fronten. Noch ist nicht entschieden, ob der endgültige Sieg schon in diesen Stunden erreicht ist. Es ist unklar, wie weit im Moment das Kräfteverhältnis im Land verteilt ist. Unglaubliche Grausamkeiten werden insbesondere von den Sicherheitsgruppen der Securitate aus Timișoara gemeldet. Mehr als 12.000 Tote, so heißt es, seien dort zu beklagen. Unter anderem berichtet ein TASS-Korrespondent, 45 Kinder seien auf brutalste Weise von den Männern der Ceausescu-Garde dahingeschlachtet worden. Auch in Brașov, in Cluj und in anderen Städten toben noch die Kämpfe weiter. Aus Bukarest dagegen vermelden einzelne Beobachter, sei die Lage wesentlich ruhiger als zum Beginn dieses Tages. In der Zwischenzeit ist der Ex-Innenminister mit einem Aufruf an die Bevölkerung zitiert worden. Er hat sich insbesondere an die Securitate-Leute gewandt und sie aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Dies sei, so heißt der Aufruf, eine letzte Chance für sie, ihr Leben zu retten.